Erster, wir wissen, dass wir ein ewiges Haus im Himmel von Gott bekommen, wenn unser irdischer Körper wie ein Zelt zerstört wird. Zweiter, deshalb seufzen wir und wünschen uns sehr, dass wir mit unserer himmlischen Wohnung bekleidet werden. Dritter, wenn wir diese neue Kleidung anziehen, werden wir vor Gott nicht nackt dastehen. Vierter, solange wir in diesem irdischen Körper leben, fühlen wir uns belastet, weil wir nicht einfach sterben, sondern das neue Leben empfangen wollen. Fünfter, Gott selbst hat uns auf dieses Ziel vorbereitet und uns seinen Geist als eine Art Anzahlung oder Garantie gegeben. Sechster, wir sind deshalb immer voller Vertrauen, obwohl wir wissen, dass wir noch nicht beim Herrn sind, solange wir in diesem Körper leben. Siebter, denn unser Leben wird durch den Glauben bestimmt und nicht durch das, was wir mit unseren Augen sehen können. Achter, wir sind jedoch mutig und würden am liebsten diesen Körper verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Neunter, aus diesem Grund geben wir uns große Mühe, dem Herrn zu gefallen, egal ob wir noch hier leben oder schon bei ihm sind. Zehnter, wir müssen nämlich alle vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, damit jeder den Lohn für seine Taten im irdischen Leben erhält. Elfter, weil wir Ehrfurcht vor dem Herrn haben, versuchen wir, andere Menschen zu überzeugen, während Gott unser Herz bereits genau kennt. Zwölfter, wir wollen uns nicht selbst loben, sondern euch einen Grund geben, stolz auf uns zu sein, besonders gegenüber Leuten, die nur auf das Äußere achten. Dreizehnter, wenn es so wirkt, als wären wir verrückt, dann tun wir das für Gott, wenn wir vernünftig handeln, tun wir es für euch. 14. Die Liebe von Christus bestimmt unser Handeln, weil wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. 15. Er ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich selbst leben, sondern für ihn, der für sie starb und auferweckt wurde. 16. Deshalb beurteilen wir niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben, auch wenn wir Christus früher einmal so betrachtet haben. 17. Wenn jemand mit Christus verbunden ist, dann ist er eine neue Schöpfung, denn das Alte ist vergangen und etwas völlig Neues hat begonnen. 18. Das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns nun die Aufgabe gab, diese Versöhnung zu verkünden. 19. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er den Menschen ihre Sünden nicht anrechnete und uns diese Botschaft anvertraute. 20. Wir sind also Botschafter für Christus und es ist so, als ob Gott selbst durch uns spricht, wenn wir bitten, lasst euch mit Gott versöhnen. 21. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn vor Gott gerecht werden können.